Vom 29. bis zum 31. August berichteten ausländische Medien darüber, dass Genosse Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung eine programmatische Rede gehalten und in Anwesenheit von Kim Jong-un die Fackel zur Ehre der Jugendavantgardisten anlässlich des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung feierlich stattgefunden hatte. Die kubanische Nachrichtenagentur Prensa Latina, die vietnamesische Zeitung Nandan, die laotische Vientiane Times, die amerikanische Nachrichtenagentur UPI und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim Il-sungismus, Kim Jong-ilismus Studienkomitees und des nationalen Juche-Ideologie Studienkomitees der Demokratischen Republik Kongo meldeten, dass Kim Jong-un auf dem 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung eine programmatische Rede gehalten hatte. Mit dieser Nachricht berichteten die Nachrichtenagenturen TASS und DIA Novosti und die Fernsehsender NTV, Kanal 1, Russia 24 und Zentru in Russland, die Nachrichtenagentur Xinhua und der Satellitenfernsehsender Phoenix in Hongkong, China, die Internetnachrichtenagentur Irishard in Mauretanien und die Internet-Homepage der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Pektusan darüber, dass in Anwesenheit von Kim Jong-un die Fackel zur Ehre der Jugendavantgardisten anlässlich des 9. Kongresses des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung feierlich stattgefunden hatte. Auch die amerikanische Nachrichtenagentur AP, die philippinische Zeitung Philippine Star und der Fernsehsender in Äquatorial Guinea brachten die Nachricht über die Fackel zur Ehre der Jugendavantgardisten. In den Massenmedien erschienen die Fotos von Kim Jong-un.